WDR 5. Neugier genügt. Mittagszeit im japanischen Sushi-Restaurant. Entlang der gläsernen Vitrine hat sich eine lange Schlange Menschen gebildet. Eine Kundin drückt ihren Finger auf die Scheibe, zeigt auf verschiedene Sorten Sushi. Auf der anderen Seite der Theke nimmt ein freundlicher, grauhaariger Mann ihre Wünsche entgegen. Drapiert mit Hilfe einer Servierzange die gewünschten Röllchen auf einem Teller. Zum Schluss dekoriert er die Anordnung mit zu Röschen geschnitztem Gemüse und zeichnet mit Soße eine kleine, geschwungene Linie an den Tellerrand. Das Auge ist mit. Zusammen mit seiner Frau Kimiko führt Akio Ando das Restaurant jetzt im 11. Jahr. Am Anfang sind viele Leute aus Neugierde gekommen, um zu gucken. Die haben gefragt, was ist das? Und ich habe gesagt, das ist Lachs, das ist Thunfisch, das sind Garnelen. Von morgens um 11 bis abends um 8 haben wir zu zweit die ganze Zeit nur erklärt. Nur gegessen haben die Leute nicht. Nein. Die Tür nach hinten zur Küche steht offen. Dort belegt ein Mitarbeiter gerade ein Tablett Reisportionen mit Lachs. Im Türrahmen lehnt Kimiko Ando. Eine schmale Frau mit kurzen schwarzen Haaren und einer Brille, durch die sie mit verschmitztem Blick in die Welt schaut. Sie verwaltet die Geschäfte, kümmert sich um Finanzen. Wenn Sie Ihrem Mann so zugucken, wie er arbeitet, wie würden Sie ihn beschreiben? Er ist sehr ernsthaft, ne? Fleißig, ne? Fleißig. So fleißiger Mann, weil nicht nie mein Mann ist, ne? Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Dankeschön. Ist ja wahr. Das Leben, so glaubt man zu sehen, hat die beiden Eheleute zusammengeschweißt. Ein gutes Team. Es war kein leichter Weg, den sie vor fast 50 Jahren angetreten haben. Die Heimat Japan verlassen. Ohne Geld und ohne Gewissheit, ob sie in der Fremde jemals Fuß fassen würden. Inzwischen sind sie Großeltern und Düsseldorf ist ihre zweite Heimat geworden. Die drei Söhne sind in Deutschland aufgewachsen. Haben Sie Ihren Schritt jemals bereut? Nein. Ich auch nicht. Wie würden Sie Ihr Leben hier beschreiben? Ich bin sehr glücklich. Ich auch. 1966 macht sich die Krankenschwester Kimiko Matsushita auf den Weg von Tokio nach Deutschland. Das Geld der 24-Jährigen reicht nur für ein Einfachticket. Eine Woche Reise von Yokohama, 31 Stunden nach Otoka, davon Moskau, 9 Stunden Flug. In diesem Weg habe ich bestimmt 5 Kilo abgenommen, ganz mager, ne? Erstmal Köln ausgestiegen, ist gerade August, ne? Ja, jetzt geht's los, ne? Was geht los? Ja, mein Leben. Ihr erstes Bild von Deutschland sind Häuser mit Blumenkästen an den Fenstern. Die blühenden Geranien machen der jungen, kranken Schwester Mut. Warum bist du gekommen, wird sie oft gefragt. Ich wollte mich selber ändern. Das war eine einfache jugendliche Leidenschaft. Ja? Leidenschaft. Ihre erste Stelle bekommt Kimiko im städtischen Krankenhaus in Dortmund. Wie sie beginnen in den 60er Jahren tausende Krankenschwestern aus Korea, Japan und China ein neues Leben in Deutschland. In der Bundesrepublik herrscht Mangel an gut ausgebildeten Pflegerinnen. Die neue Umgebung auf der anderen Seite der Welt ist Kimiko mehr als fremd. Sprache erstmal. Mentalität. So streng, ne? Keine Barmherzigkeit. Du bist ja, ne, Ausländer. Ich konnte nicht so richtig essen, ne? Aber Schwarzbrot ist für mich ganz fremd, ja? Kimiko Matsushita macht einen Sprachkurs an der Volkshochschule. Ein wenig Deutsch kann sie schon, aber sie kämpft mit der schwierigen deutschen Aussprache. In der Krankenhausstation ist sie ungern alleine. alle machen die so Pause, 2 Stunden. Ich habe nicht so gezittert. Ich hoffe, das nicht. Aber da kommt immer Telefon. Das war so eine, immer ängstlich, ne? Aber dann habe ich den langsam überwinden. Also Erfahrung macht stark, ne? Es geht. Etwa zur gleichen Zeit entdeckt die japanische Wirtschaft Düsseldorf. Die Nähe zur Stahlindustrie im Ruhrgebiet zieht die ersten Unternehmen in die Landeshauptstadt. Im Ruhrgebiet gibt es sogar ein Programm für japanische Bergleute. Japaner sollen den deutschen Bergbau kennenlernen. Von diesem Programm profitiert der junge Akio Ando aus Hokkaido. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war es schwer, eine Arbeit zu finden. Ich war bereit, jeden Job anzunehmen. Und so kam ich ins Kohlebergwerk. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Bergbau. Und es war für mich als junger Mann eine sehr harte Arbeit. Seit Januar 1957 haben insgesamt 200 junge japanische Bergleute an diesem Programm teilgenommen. Es soll ihnen Einblick geben in die Methoden des deutschen Steinkohlenbergbaus, zugleich aber auch die Freundschaft und das Verständnis zwischen beiden Völkern vertiefen. Auch Akio Ando geht zum Deutschunterricht und lernt, wie die anderen Kumpel aus dem Ausland, zuerst den Arbeitswortschatz. So, sehen Sie her, das ist die Hacke. Sprechen Sie alle das Wort die Hacke zusammen. Die Hacke. Sagen Sie es. Die Sprache habe ich am Anfang nicht verstanden und ich hatte deshalb immer ein Deutschwörterbuch dabei. Als erstes konnte ich die Namen der Werkzeuge und Grußformeln wie Glück auf. Die japanischen Bergleute sind in 6 Bettzimmern untergebracht und den Feierabend verbringen sie mit Kartenspielen. Anders als seine Landsleute, die am Austauschprogramm teilnehmen und nach 3 Jahren zurückkehren, will Akio Ando in Deutschland Fuß fassen. Er hat eine Vision. Es war ja mein Wunsch, nach Deutschland zu gehen, weil ich den Buddhismus verbreiten wollte. Mit diesem Ziel bin ich gekommen und deshalb wollte ich auch bleiben, obwohl die Arbeit im Bergbau wirklich schwer für mich war. In jungen Jahren die Heimat verlassen und ein neues Leben in der Fremde beginnen, so wie es seine Eltern gemacht haben, das ist für Hiroaki unvorstellbar. Der jüngste Sohn der Andos ist Mitte 30, Grafikdesigner und zeichnet Mangas, japanische Comics. Ich sehe meinen Vater wie so einen Heldencharakter, wie so ein Superman irgendwie so. Er hat immer alles richtig gemacht, hat mir so immer den Eindruck gegeben, dass er nie was falsch macht irgendwie so. Das ist schon mal eine Charakterstärke. Mit Tusche und Bleistift skizziert Hiroaki Ideen für sein erstes eigenes Buch. Kleine Geschichten über Hunde. Wenn ich Zeit hatte, hatte ich immer meinen Zeichenblock rausgeholt und habe meine wirren Gedanken einfach aufgezeichnet. Er ist in Düsseldorf geboren. Als Kind lebt er in 2 Welten. Zu Hause spricht er Japanisch, mit seinen Freunden unterhält er sich auf Deutsch. Ich konnte mich sehr schlecht einordnen. Bin ich Japanisch? Aber verglichen zu den richtigen Japanern, sage ich mal, ist mein Japanisch doch nicht so perfekt, wie die eigentlich sein sollte. Andererseits, vom Aussehen her, wenn ich im Spiegel gucke, bin ich ja komplett Japanisch. Ich ja nicht Deutsch. Deswegen, ich hatte wirklich eine Zeit lang diese Identifizierungsprobleme gehabt. Wozu gehöre ich? In der Schule ist er das einzige Kind mit asiatischem Aussehen. Ich hatte ein großes Manko gehabt und zwar, ich war zu schüchtern damals. Es ist gar nicht so einfach, sozusagen mit der japanischen Mentalität immer ins Gesicht jemandem die ehrliche Meinung zu sagen. Es gehört sich nicht so bei den Japanern. Kimiko und Akio Ando sitzen auf einem gemusterten roten Teppich vor einem kleinen beleuchteten Holzaltar. 2x täglich praktizieren sie zu Hause im Wohnzimmer ihre Gebete. Sie rezitieren ein Mantra, einen heiligen Vers. Dabei halten sie eine Kette mit hölzernen Kugeln in den gefalteten Händen, die nach jeder Verbeugung vor der Brust hin und her baumelt. In der buddhistischen Glaubensgemeinde in Duisburg haben sich der Bergmann und die Krankenschwester 1966 kennengelernt, erinnert sich Akio Ando. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, diese kleine, zierliche Person, war ich ehrlich gesagt überrascht. Und dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben. Er schreibt Kimiko Briefe und die beiden gehen zusammen Kaffee trinken. Mehr Zweisamkeit gibt es nicht. Und da eines Tages, nach 2 Jahren, glaube ich, mein Mann hat mir angesprochen, dass er mich heiraten wolle. Ganz alte Methode, ne? Heutigen Zeit, lachende Kapuze, dass wir sowas, ne? Das war eine Kameradenschaft. Dann heiraten. 1968 feiern sie Hochzeit. Ein Jahr später wird Akio Ando Zeuge eines Bergunglücks. 4 Kumpel sterben. Der 27-Jährige beschließt, seinen Job aufzugeben. Auch das Austauschprogramm geht zu Ende. Japan braucht keine Bergleute mehr. Die dortigen Bergwerke werden zurückgebaut. Japan setzt jetzt auf Atomkraft. Abschied vom Ruhrgebiet nehmen hier im Knappenheim Kaspershof 30 japanische Bergleute. Sie standen bei uns in Nordrhein-Westfalen 3 Jahre vor Ort und haben sich nun in Duisburg-Hamborn zu einer kleinen Abschiedsfeier versammelt. In dieser Abschiedsstunde vom deutschen Bergbau gedenken die Japaner aber auch 2 ihrer Kameraden, die sie als Opfer tödlicher Arbeitsunfälle verloren. 1970 zieht Familie Ando von Duisburg nach Düsseldorf. Akio hat seine Mutter aus Japan geholt und die 64-Jährige kümmert sich nun um die Söhne. Kimiko arbeitet weiterhin im Dortmunder Krankenhaus. In Düsseldorf leben heute über 1000 Japaner. Die japanische Kolonie von Düsseldorf hat ihren eigenen Club, ihr Restaurant, ihr Lebensmittelgeschäft. Der Bergmann findet eine Stelle im neuen japanischen Restaurant Nippon-Kan. 11 Jahre ist Akio Ando dort Lagerarbeiter. Dann kündigt er. Mein Mann hatte die Idee gehabt, dass er eigene Berg gehen wolle. Dann bin ich eingestiegen. So ganz kleine Imbiss angefangen. Ja. Wer hat die Küche gemacht? Ich. In einem kleinen, etwa 10 Quadratmeter großen Laden in einer unbelebten Düsseldorfer Seitenstraße bereiten Kimiko Ando und ihre Schwiegermutter typisch japanische Eintöpfe zu. Es kostet sie viel Mühe, deutsches Gemüse japanisch aufzubereiten. Akio Ando macht derweil die japanische Gemeinde auf den neuen Imbiss mit dem Namen Maruyasu aufmerksam. Hiroaki erinnert sich an diesen Anfang. Dann ist er zu jedem japanischen Familie klingeln gegangen und dann, ja, hier ist Maruyasu, möchten Sie etwas gerne? So, ist wie so ein Lieferant, halt nur nicht nachdem man telefoniert hat, kommt man, sondern der geht einfach zu jeder Haustür und hat versucht zu verkaufen. Und dadurch hat er natürlich dieses Maruyasu als erster Schritt groß gemacht. Ne? 1971 wird die Internationale Japanische Schule in Düsseldorf gegründet. Durch die Möglichkeit, Kinder nach dem japanischen Schulsystem zu unterrichten, siedeln sich in den 80er Jahren immer mehr japanische Firmen in Düsseldorf an. Dreh- und Angelpunkt der japanischen Aktivitäten nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in ganz Europa ist Düsseldorf. Aus dem Straßenbild sind die Manager aus Fernost nicht mehr wegzudenken. Die Manager bringen Frauen und Kinder mit. Und Nippons Kolonie am Rhein wird immer größer. Das heißt auch, die Zahl der potenziellen Kunden für den Imbiss von Familie Ando steigt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Der Laden läuft gar nicht gut, berichtet Kimiko Ando. So können wir gar nicht mehr leben. Das ist immer weniger geworden. Und da habe ich eine Idee gehabt mit meinem Mann. Kann man denn vielleicht Sushi versuchen? Die Idee, Sushi verkaufen. Nicht an Japaner, sondern an Deutsche. Und tatsächlich bekommen die Andos 1994 das Angebot, in einer Düsseldorfer Einkaufspassage ein Sushi-Restaurant zu eröffnen. Jeden Morgen packen sie die Vitrinen voll, schmücken die Fischröllchen mit Gemüse und Kräutern und warten. Das erzählt Hiroaki. Irgendwann mal kam so eine ältere Dame vorbei und hat mich so gefragt, so, ja, junger Mann, ne? Sind das Pralinen? Oh, nein, nein, nein, das sind rohe Fisch. Nicht so. Rohe Fisch? Oh, nee, sowas esse ich nicht. Und dann ist sie einfach weitergegangen. Das ist immer noch in meinem Kopf geblieben. Es ist schwer, Deutsche für Sushi zu begeistern. Und Kimiko Ando ist kurz davor, aufzugeben. insgesamt deutsche Düsseldorfer kennt keine Sushi. Da kommen viele interessante, so schöne Gebäude, ne? Kommen viele zu uns. Ne? Was ist das? Jeden Tag muss ich den Sushi wegwerfen. So viel. Muss ich denn so wenigstens Theke vormachen. Das noch nicht mal verkauft. Minus. Und wenn ich schlafe, dann konnte ich nicht schlafen. So viel Schulden macht es mir auch verrückt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. 3 Jahre nach der Eröffnung ihres ersten Restaurants stehen die Andos kurz vor der Pleite. Doch dann wendet sich das Blatt. Sushi wird zur Leibspeise der Investmentbanker und Dotcom-Unternehmer. Ob in New York, Tokio oder Frankfurt. Plötzlich sind die Sushi-Pioniere voll im Trend. In ihrer Not hatten die Andos mit den Zutaten experimentiert und neue Sorten erfunden, die den deutschen Geschmack besser treffen. Als der Sushi-Boom Düsseldorf erreicht, ist das ein Vorteil, sagt Shinsaku, der älteste Sohn der Andos. Er arbeitet als Koch. Ich grille manche Sachen oder mariniere die Sachen einfach. Das ist dann halt etwas Europäischer, sag ich mal. Nicht nur einfach roh. Das macht die Sache, glaube ich, aus. Und viele Soßen halt. Mit einem Messer beginnt er, einen weißen Rettich zu filetieren. Die hauchdünn geschnittenen Streifen rollen sich wie Schillerlocken. Sie kommen später als Dekoration auf den Teller. Meine Oma, die hat mich hier rausgezogen. Und da stand jemand daneben, halt, wie sie gekocht hat. Und dann war es halt so, dass meine Eltern sich selbstständig gemacht haben. Und da stand ich mit meinem Bruder halt mit 12 oder 13 halt schon in der Küche. Haben dann halt Sachen gemacht und haben uns alles angeeignet erstmal. Wenn man Spaß hat an der ganzen Sache, dann macht man es weiter. Mein Bruder ist halt in Richtung Büro und ich bin halt als Koch weiter. Sein Bruder Takamasa, der Zweitälteste, sitzt nebenan im Büro. Durch eine Scheibe kann man sehen, dass er etwas am Computer tippt. Er hat die Tür zugemacht, denn in der Küche schnaubt jetzt rhythmisch ein Sushi-Automat, spuckt viereckige Reisportionen aus. Hiroaki, der Jüngste, arbeitet ja nicht im Familienbetrieb. Nach der Schule absolviert er in Japan eine Ausbildung zum Manga-Zeichner. Seinen Aufenthalt in Tokio beendet er aber früher als ursprünglich geplant. Ich fühle mich eigentlich in Japan selber fremd. Sprachemäßig kein Problem. Ich habe da auch meine Verwandten, aber Land selber irgendwie fühle ich mich da, als wäre ich ein Tourist. Ist auch klar, weil ich bin ja hier in Düsseldorf aufgewachsen und ich fühle mich hier ganz wohl. Heute leben 8000 Japaner in Düsseldorf. Familie Ando betreibt 8 Sushi-Restaurants und beschäftigt 80 Angestellte. Das erste Restaurant in der Einkaufspassage existiert immer noch. Noch heute stehen dort ein einstiger Bergmann und eine Krankenschwester hinter dem Tresen. Vor 20 Jahren, da sie sind gekommen, aber sie haben nichts gegessen. Jetzt kommen sie alle, ja, und essen sie. Ihre persönliche Devise, nicht aufzugeben, hat sich schließlich ausgezahlt. Ich konnte ja nicht so gut Deutsch sprechen. Also habe ich den Kunden ins Gesicht geschaut. Heute kann ich ihnen ansehen, was sie wohl essen werden. So weit ist es schon gekommen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.